das muss herrlich sein. Honeymoon am Meeresstrand, Wogenwind und weißer Sand. Und sich in die Augen sehen, das wär schön, wunderschön. Und sich in die Augen sehen, das wär wunderschön. Ich hab ein kleines Sportcoupé, darin ist Platz für zwei. Und machen wir mal Holiday, dann ist das Glück dabei. Und alle Leute wundern sich, dass es noch sowas gibt. Honeymoon in Saint-Tropez und wir sind so verliebt. Honeymoon in Saint-Tropez, Honeymoon an blauer See. Honeymoon mit dir allein, das muss herrlich sein. Honeymoon am Meeresstrand, Wogenwind und weißer Sand. Und sich in die Augen sehen, das wär schön, wunderschön. Und sich in die Augen sehen, das wär wunderschön. La la la. Das wär schön, wunderschön. Und sich in die Augen sehen, das wär wunderschön. Das wär wunderschön. Das